Panzer. Disco Panzer. Das ist gut. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. 300 PS, das ist gut. Perfektes Spaltmaß, wunderbar. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. 300 PS, das ist gut. Subwoofer auf 100 Hertz, zersplittert deine Fensterscheiben. Precision German Engineering, der Panzer lässt die Party steigen. Aus dem Boxen schlägt ein Meer aus Sound, die Menge geht im Hart was runter. Der Disco-Panzer hört nicht auf, die ganze Stadt wird zum Partybunker. Disco Panzer. Disco Panzer.